Sissis Chance. Ihre Chance ist da. Plötzlich sitzt er neben ihr. Er, der berühmte Regisseur. Sissi hält den Atem an. Jetzt nur nichts falsch machen. Sissi möchte Schauspielerin werden. Unbedingt. Schon ihre Eltern wollten das. Um jeden Preis. Deshalb heißt sie ja Sissi. So wie Romy Schneider in ihrer ersten großen Rolle als junge Kaiserin. Und genau das war Sissi auch immer. Eine kleine Prinzessin. Und ein großes Talent. Findet sie zumindest. Und ihre Familie natürlich auch. Schon als Kind war sie immer die Beste, die Hübscheste und die Klügste. Gut, vielleicht nicht in Mathe und Deutsch, aber in all den schönen Künsten. In der Ballettschule, oh, wie putzig. Und im Schulchor, oh, wie expressiv. Später in der Theatergruppe, oh, wie dramatisch. Und beim Tanzkurs, oh, wie wild. Kurz, viele Gründe für große Hoffnungen. Es hat auch gut angefangen. Schon mit 1 eine Rolle als trockenes Baby in einer Windelreklame. Mit 7 als vernünftiges Kind in einer Zahnpasta-Werbung. Ich putze 5-mal täglich, und du? Und mit 12 war sie sogar das offizielle Gesicht einer Aktion der städtischen Sparkasse. Sparen lohnt sich. Fangt schon mal an. Was für ein Karrierestart. Die Telenovelas, ihr Traumziel, waren schon ganz nah. Nach dem Abitur hat sie sich also gleich beworben, bei all den bekannten Schauspielschulen in München, Berlin, Zürich. Aber zu ihrer Überraschung hat keine sie genommen. Einfach unglaublich. Diese elitären Akademiker mit ihrem klassischen Repertoire haben doch keine Ahnung. Natürlich hat sie die Hoffnung noch lange nicht aufgegeben. Es gibt ja noch andere Wege zum Fernsehen. Castings zum Beispiel. Da kann man ganz schnell entdeckt und über Nacht zum Star werden. Sie bewirbt sich immer wieder. Irgendwann muss das doch klappen. Inzwischen versucht sie, am Ball zu bleiben. Für einen befreundeten Fotografen arbeitet sie manchmal als Model für einen biederen Kaufhauskatalog. Ab und zu ist sie Statistin in Fernsehproduktionen. Da sieht sie dann die bekannten Schauspielerinnen aus nächster Nähe und wird jedes Mal richtig neidisch. Mensch, das kann sie doch auch. Und vielleicht sogar besser. Das ist das Problem an diesen Jobs. Man ist so nah dran und doch so weit entfernt. Ein langer, harter Weg. Und wenn sie an all die Kaufhauskatalogmodels und Fernsehstatistinnen dieser Welt denkt, vielleicht überhaupt kein Weg. Bleiben als Hoffnung die Castings, der Zufall und natürlich Beziehungen, Kontakte, Vitamin B. Deshalb geht sie auch zu jeder Vernissage, zu jeder Premiere und auf möglichst viele Partys. Sehen und gesehen werden. Hat aber alles noch nichts genutzt. Offiziell studiert sie inzwischen Romanistik, aber nur, um einen Studentenausweis zu haben und ihre Eltern zu beruhigen. In Wirklichkeit arbeitet sie 3-mal pro Woche als Kellnerin in einer Kneipe namens Anapam. Denn mit ihren künstlerischen Jobs verdient sie ja fast nichts. Der Laden ist ziemlich spießig, das Publikum total langweilig. Etwa die Art von Leuten, die wohl auch ihre Klamotten aus diesem Kaufhauskatalog bestellen. Kein Ort für wunderbare Zufälle. Die Arbeit macht überhaupt keinen Spaß, aber Sissi braucht das Geld.